Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. Coming from the rain. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Journal am Sonntag. Sie hören Bürgerradio in Radio Kiepenkerl. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Ich werde Sie durch diese Sendung führen, aber nicht alleine. Heute wieder dabei Werner Bittel, der mich tatkräftig unterstützt. Zwei Themen haben wir heute Abend für Sie. Einmal geht es um den Umbau des DÜB. Da hat es einen Pressetermin gegeben. Da haben wir Hans Deckenhoff hingeschickt und er hat alles Wissenswerte erfahren. Zweitens, der Zirkus Ratzfatz hat wieder in Dülmen gastiert, und zwar am Dülmener See. Auch dort war Hans Deckenhoff, hatte also viel zu tun. Gleich nach der Musik geht's weiter. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, find there's no need to cry. This place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are threats to stop existing and start living. And it feels that always love's enough for us growing. Me and the entire human race. Bei einem Pressetermin zum Baustart des DÜB erläuterte Geschäftsführer Georg Bergmann jetzt Termine und Einzelheiten. Mit einem neuen Film stellte er die geplanten Umbaumaßnahmen vor, die in der nächsten Woche beginnen. Erst ab dem 30.06.2018 soll das Bad im Bereich des Freibades und im Erlebnisbad wieder geöffnet werden, um den Schulen und Vereinen Möglichkeiten zum Schwimmen und zur Durchführung von Kursen anzubieten. Jeweils von Mittwochs bis Sonntags sei das Bad für Familien geöffnet. Hans Deckenhoff sprach mit Georg Bergmann, dem Geschäftsführer des DÜB. Ja, wir werden also jetzt in der nächsten Woche vom 4. bis zum 8.6. Das Bad komplett schließen müssen. Allein deshalb schon, weil wir wegen der Skateanlage verschiedene Energieleitungen umlegen müssen. Wir werden darüber hinaus das Bad schließen müssen bis zum 30.06., weil es wegen der Baukonjunktur nicht eher gelungen ist, eine Firma zu bekommen, die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten durchführt für die Traglufthalle. Der Bauzeitenplan sieht eine Eröffnung des Bades im Mai, Juni 2019 vor. Wir werden zunächst den Freibadbereich und die Erlebnishalle den Gästen anbieten. Ab September wird über das 25 Meter Becken im Freibad eine Traglufthalle gebaut, sodass die Gäste ab September dann witterungsgeschützt dort Schwimmsport betreiben können. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. I don't know how. Es geht um den DÜB-Umbau. Während der Bauphase wollen die Organisatoren interessierte Bürger per Internet über den Baufortschritt informieren. Bei Baustellenbesichtigungen können Erwachsene, aber auch Kinder als Baustellenkids kleine Filme drehen. Zudem sollen farbige Banner am Baustellenzaun Passanten auf das neue DÜB neugierig machen. Die Eintrittspreise sollen während der Bauphase dem reduzierten Angebot angepasst werden. Bürgermeisterin Lisa Streblau freute sich, dass die Arbeiten jetzt endlich beginnen. Es wird ein neues Familienerlebnisbad sein. Sie haben ja gerade selbst die ganzen Unterlagen gesehen, die ganzen Skizzen. Es ist ja auch mit vielen Bürgern, vor allen Dingen auch mit den Vereinen diskutiert worden. Und ich hoffe, dass die Kritiker auch im Nachhinein dann befriedet worden sind, werden. Und dass wir ein Bad bekommen, das von möglichst vielen Dülmlern akzeptiert werden wird. Jetzt ist ja gerade schon terminmäßig was gesagt worden, wann es voraussichtlich wieder eröffnen wird. Das war, glaube ich, 2019. Ja, ist ambitioniert, aber ich denke, wenn Herr Bergmann das so formuliert, dann wird man alles dran setzen, um diesen Termin auch einzuhalten. Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. Any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. 'Cause I need time. My heart is numb, has no feeling. So I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling. So I'm still feeling just time. Da sind wir wieder. Eine Sondervorstellung erlebten die Camper und Badegäste am Samstagabend am Dülmener See. Bei traumhaftem Wetter und Seeidylle präsentierte der Kinder- und Jugendzirkus Ratzfatz aus Bochum seine neueste Show. Die Akteure hatten, wie in den Vorjahren, hier ihre Zelte aufgeschlagen. Für uns war Hans Deckenhoff dort. Ob er allerdings auch im Zelt übernachtet hat, wir wissen es nicht. Arne Tilgen. Ich bin offiziell jetzt auch im Vorstand, erster Vorsitzender vom Jugend- und Zirkustheater Ratzfatz e.V. Wir waren eigentlich mal eine Schul-AG an der Goetheschule, aber mittlerweile auch ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Wie ist das Ganze denn überhaupt entstanden? Also ich habe die Position jetzt tatsächlich erst seit einem Jahr inne. Den Kinderzirkus Ratzfatz gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren und es war ursprünglich mal eine Schul-AG, wie man so oft so eine Projektwoche startet und dann halt unter dem Bereich Bewegungskünste Zirkus macht, hat halt damals der Herr Keimer gesagt, ich mache mal ein Zirkusprojekt. Und die Kids haben so eine Begeisterung dafür empfunden, dass sie gesagt haben, wir wollen das weitermachen. Und mittlerweile ist es halt großer Verein geworden. Und von welcher Schule ging das dann aus? Wir kommen von der Goetheschule in Bochum. Das ist ein Gymnasium. Und die Schule fungiert auch weiter noch so als Trägerverein für unsere Aktivität. Wie viele Akteure gibt es denn? Also unsere aktive Mitgliederstruktur zeigt momentan so um die 50 Mitglieder. plus Trainer, plus ne, Leute, die noch in Funktion sind. Also der Verein hat ungefähr 85 Mitglieder. Was zeigen Sie denn jetzt in Ihrem neuen Programm? Jedes Jahr wechselt das, glaube ich. Wir haben natürlich so ein paar Konstanten, die da immer sind. Akrobatik, Jonglage, Einradfahren und Tanz. Und nebenher zeigen wir natürlich noch andere zirzensische Disziplinen wie Kontorsion, Diabolo, Devilstick ist dieses Jahr mal wieder neu im Programm. Also da variieren wir von Jahr zu Jahr. Drahtseil ist auch wieder ein großer Bestandteil und die Stelzenläufer sind schon wieder mehr geworden. Jetzt haben Sie ja Jugendliche. Bei Jugendlichen ist das ja so, dass da immer eine starke Fluktuation ist. Wenn Sie in ein Berufsleben eintreten, woher kriegen Sie den Nachwuchs? Also wir rekrutieren, wenn Sie so wollen, unseren Nachwuchs aus neuen Schülern der Goetheschule, haben jetzt aber auch seit kurzer Zeit schon angefangen, Dritt- und Viertklässler, die sich für das Thema Zirkus interessieren, gezielt einzuladen und in so einer Art Vortraining, wie Ratzfatz Minis nennen wir das, darauf vorzubereiten, später in den Nummern mitzuspielen. Und wir können uns eigentlich kaum retten. Also die Nachfrage von Kindern, die sowas machen wollen, ist eigentlich größer als das Angebot, was wir an Trainern auch noch managen können. Wie oft trainieren Sie jetzt in der Woche und wie viele Vorstellungen so im Jahr haben Sie? Training haben wir dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags, wobei es von Nummer zu Nummer und Gruppe zu Gruppe unterschiedlich ist, wie häufig man kommt. Wir haben so als Regel, zweimal die Woche ist eigentlich Standard. Es gibt aber auch Leute, die kommen tatsächlich dreimal oder viermal, die dann in vielen Nummern spielen. Auftrittstechnisch sind wir auch relativ viel unterwegs. Das heißt, wir kommen, wenn wir alle Auftritte zusammenzählen, um die 25 bis 30 Auftritte im Jahr, die wir so absolvieren. Mal mit kleineren Ensembles, manchmal so wie hier heute Abend mit dem Komplettprogramm inklusive Feuershow. Aber auf die Anzahl kommen wir und so finanzieren wir natürlich auch unsere Trainer und die ganzen Requisiten und Bühnenelemente, die da zum Beispiel stehen. Über mangelnden Zulauf an jungen Talenten braucht sich das Zirkustheater Ratzfatz aus Bochum nicht zu beklagen. Hans Deckenhoff hat die Gelegenheit ergriffen und mit zweien der Akteure gesprochen über ihre Motivation beim Zirkus Ratzfatz mitzumachen. Ich bin Laura Postelnik und 12 Jahre alt. Wie lange bist du jetzt hier schon dabei? 1,5 Jahre. Meine Tante ist die Trainerin. Ich trainiere Hula Hoop und bin bei Charivari dabei. Nebenbei mache ich auch Poys. Was für eine Nummer wirst du denn aufhören? Ich werde hier Charivari und Hula Hoop Kleine trainieren und aufhören. Walid Merhi. Du machst hier mit beim Zirkus Ratzfatz. Wie bist du dazu gekommen? Es war per Zufall. Ich habe einen Auftritt in der Stadt gesehen, auf dem Weihnachtsmarkt. Und dachte ich mir, da kann man bestimmt auch mal mitmachen. Ja, jetzt seit 3 Jahren bin ich dabei. Und ja, ich würde es gerne weitermachen. Was machst du jetzt speziell? Ich bin mit Sofian zusammen, haben wir eine Jongliernummer und halt Feuer- und Leuchtshows. Wollt ihr das jetzt so hobbymäßig betreiben oder ist das auch irgendwie eine Geschichte, die ihr vielleicht berufsmäßig später weitermachen wollt? Natürlich, das ist so ein gewisser Traum, das mal berufsmäßig zu machen, aber das ist eigentlich mehr so ein Hobby, man hat daran Spaß und wenn man auch mal keine Lust hat, kann man auch sagen, okay, heute nicht oder jetzt nicht und dann hat man keine Verpflichtungen und es ist auch, der Spaßfaktor bleibt halt immer. Tomorrow. gonna shine so bright. Drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Das war es für heute im Journal am Sonntag. Hans Deckenhoff war für uns beim Pressetermin zum Umbau des DÜB und er hat auch am Dömener See das Mikrofon bedient, als der Zirkus ratzfatz auftrat. Unsere Sendung, das Journal am Sonntag, hören Sie jeden Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr bei Radio Kiepenkerl. Am Mikrofon verabschieden sich Wolfgang Thiemann und Werner Bittel. Yes, it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you you're all